Er machte eine Pause, um ihre Zustimmung und ihr Mitleid zu erheischen, und sie überwand sich zu den Worten: »Deine Ausgaben in der Stadt und auf dem Land sind sicher erheblich, aber dein Einkommen ist auch groß.« »Freilich nicht so groß, wie viele Leute glauben. Ich will mich zwar nicht beklagen, es reicht zweifellos zum Leben und wird sich hoffentlich mit der Zeit vergrößern, aber der Zukauf von Gemeindeland, der gerade abgeschlossen wird, ist eine starke Belastung. Und dann habe ich im Laufe des letzten halben Jahres einen kleinen Kauf getätigt. East Kingham Farm. Du erinnerst dich sicher daran, wo der alte Gibson früher wohnte. Das Land war in jeder Beziehung günstig für mich, grenzte so unmittelbar an meinen eigenen Besitz, dass ich es für meine Pflicht hielt, es zu kaufen. Ich hätte es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren können, wenn es in fremde Hände gefallen wäre. Ein Mann muss für sein Vergnügen bezahlen. Und es hat mich, weiß Gott, eine Menge Geld gekostet.« »Über seinen eigentlichen und wahren Wert hinaus?« »Das will ich denn doch nicht hoffen. Ich hätte es am nächsten Tag für eine größere Summe wieder verkaufen können, aber im Hinblick auf den Kaufpreis hätte ich großes Pech haben können, denn die Aktien standen damals so niedrig, dass ich erhebliche Verluste eingegangen wäre, wenn ich das Geld nicht zufällig auf der Bank gehabt hätte.« Elinor konnte nur lächeln. »Außerdem haben wir große und unumgängliche Ausgaben bei unserem Einzug in Norland gehabt. Unser verehrter Vater hat, wie du ja weißt, die ganze Hinterlassenschaft von Stanhill, die in Norland verblieben war, und sie war, weiß Gott, wertvoll, deiner Mutter vermacht. Ich bin weit davon entfernt, mich darüber beklagen zu wollen. Zweifellos hatte er das Recht, nach Belieben über sein Eigentum zu verfügen, aber infolgedessen sahen wir uns gezwungen, große Summen für Wäsche, Geschirr und so weiter auszugeben, um die Verluste zu ersetzen. Du kannst dir vorstellen, wie weit wir nach diesen Ausgaben davon entfernt sein müssen, reich zu sein, und wie gelegen uns Mrs. Ferrers Freundlichkeit kommt.« »Natürlich«, sagte Elinor, »und ich hoffe, dass ihr es mit ihrer großzügigen Unterstützung noch zu einem auskömmlichen Leben bringen werdet.« »Noch ein oder zwei Jahre und wir sind hoffentlich aus dem Gröbsten heraus«, sagte er ernsthaft. »Aber trotzdem, es bleibt noch eine Menge zu tun. Von Fannys Gewächshaus steht noch kein Stein, und der Blumengarten besteht erst auf dem Papier.« »Wo soll das Gewächshaus hin?« »Auf den Hügel hinter dem Haus. Die alten Walnussbäume sind alle weggekommen, um Platz dafür zu machen. Es wird von verschiedenen Stellen des Parks aus ein großartiger Blickfang sein, und direkt davor wird der Blumengarten sich den Abhang hinunterziehen und sich unerhört hübsch ausmachen. Wir haben all die alten Büsche beseitigt, die oben am Hang verstreut wuchsen.« Elinor behielt ihre Bestürzung und ihre Kritik für sich und war außerordentlich dankbar, dass Marian nicht da war und diese provozierenden Bemerkungen nicht mit anhören musste. Da er seine Armut nun hinreichend klar gemacht und sich der Notwendigkeit entledigt hatte, jeder seiner Schwestern bei seinem nächsten Besuch bei Gray ein paar Ohrringe kaufen zu müssen, wandte er sich erfreulicheren Dingen zu und begann, Elinor zu einer Freundin wie Mrs. Jennings zu gratulieren. »Sie scheint wirklich eine unschätzbare Frau zu sein. Ihr Haus, ihr Lebensstil, alles verrät ein unerhört großzügiges Einkommen. Und es handelt sich um eine Bekanntschaft, die für euch nicht nur bisher von großem Nutzen gewesen ist, sondern sich eines Tages auch noch finanziell als vorteilhaft erweisen kann. Diese Einladung nach London kommt euch wahrlich zugute, und sie beweist wirklich eine solche Zuneigung zu euch, dass Mrs. Jennings euch bei ihrem Tod höchstwahrscheinlich nicht vergessen wird. Sie muss allerlei zu vererben haben.« »Gar nichts, würde ich eher vermuten, denn sie hat nur ihre Rente, und die geht auf ihre Kinder über.« »Aber man kann sich doch nicht vorstellen, dass sie ihr Einkommen verbraucht. Kein umsichtiger Mensch würde so etwas tun. Und was sie spart, wird sie vererben können.« »Und hältst du es nicht für wahrscheinlicher, dass sie das ihren Töchtern hinterlässt, statt uns?« »Ihre Töchter sind beide unerhört gut verheiratet. Und deshalb sehe ich gar keine Notwendigkeit, dass sie sie noch weiter berücksichtigt. Hingegen hat sie euch in meinen Augen durch die Aufmerksamkeit und die Behandlung, die sie euch zukommen lässt, geradezu einen Anspruch auf ihre spätere Berücksichtigung gegeben, den eine gewissenhafte Frau nicht außer Acht lassen würde. Ihr Verhalten könnte gar nicht liebenswürdiger sein. Und sie kann all dies kaum tun, ohne sich der Erwartungen bewusst zu sein, die sie dadurch weckt.« »Aber sie weckt doch bei den Betroffenen gar keine. Überhaupt finde ich, Bruder, dass du in deiner Sorge um unser Wohlbefinden und unseren Wohlstand zu weit gehst.« »Na ja. sagte er und schien sich zu besinnen. »Man kann doch so wenig. Man kann so sehr wenig tun.« »Aber meine liebe Elinor, was ist mit Marion los? Sie sieht schlecht aus, hat ihre Farbe verloren und ist ganz dünn geworden. Ist sie krank?« »Sie fühlt sich nicht wohl. Sie leidet schon seit mehreren Wochen an nervösen Zuständen.« »Das tut mir leid. In Ihrem Alter zerstört jede kleinste Krankheit die Blüte für immer. Ihre war nur von kurzer Dauer. Im letzten September war sie das hübscheste Mädchen weit und breit und hatte alle Chancen, die Männer anzuziehen. Ihre Schönheit hatte etwas Gewisses, das ihnen besonders gefiel. Ich erinnere mich, dass Fanny damals immer sagte, sie würde sich eher und besser verheiraten als du. Nicht, dass sie nicht unerhört viel für dich übrig hat, aber es kam ihr so vor. Sie wird sich allerdings irren. Ich bezweifle, ob Marion jetzt noch einen Mann mit mehr als 500 oder 600 pro Jahr heiratet, und ich müsste mich schon sehr täuschen, wenn du nicht besser abschneidest. Dorsetshire! Ich kenne Dorsetshire kaum, aber meine liebe Elinor, ich wäre unerhört froh, es besser kennenzulernen. Und ich glaube, du kannst dich darauf verlassen, dass Fanny und ich unter den ersten und begeistertsten Besuchern sein werden. Elinor gab sich ernstlich Mühe, ihn zu überzeugen, dass auf ihre Heirat mit Oberst Brandon keinerlei Aussicht bestand. Ihm war der Gedanke zu angenehm, als dass er ihn leicht aufgegeben hätte, und er war tatsächlich entschlossen, die nähere Bekanntschaft dieses Herrn zu machen und die Heirat mit allen Mitteln voranzutreiben. Er empfand gerade genug Gewissensbisse darüber, nichts für seine Schwestern getan zu haben, dass er unerhört daran interessiert war, dass andere möglichst viel für sie taten. Und ein Antrag von Oberst Brandon oder eine Erbschaft von Mrs. Jennings waren der einfachste Weg, für sein eigenes Versäumnis aufzukommen. Sie hatten das Glück, Lady Middleton zu Hause anzutreffen, und Sir John kam dazu, bevor der Besuch zu Ende war. Man überbot sich gegenseitig an Höflichkeiten. Sir John war bereit, jeden leiden zu mögen, und obwohl Mr. Dashwood anscheinend nicht viel von Pferden verstand, betrachtete er ihn bald als einen sehr umgänglichen Burschen, während Lady Middleton seine Erscheinung ausreichend modisch vorkam, um seine Bekanntschaft für interessant zu halten. Und Mr. Dashwood ging entzückt von beiden davon. »Ich werde Fanny einen reizenden Bericht erstatten können«, sagte er, während er mit seiner Schwester zurückging. »Lady Middleton ist wirklich eine äußerst elegante Frau, eine Frau, deren Bekanntschaft Fanny sicher gern machen wird. Und auch Mrs. Jennings, eine unerhört taktvolle Frau, wenngleich nicht so elegant wie ihre Tochter. Deine Schwägerin braucht gar keine Skrupel zu haben, auch ihr einen Besuch zu machen, was, um ehrlich zu sein, ein bisschen der Fall gewesen ist. Und nur zu verständlich, denn wir wussten lediglich, dass Mrs. Jennings die Witwe eines Mannes war, der all sein Geld auf recht gewöhnliche Weise gemacht hat. Und Fanny und Mrs. Ferrars waren beide stark gegen sie und ihre Töchter voreingenommen und konnten sich nicht vorstellen, dass sie zu den Frauen gehören würden, an deren Umgang ihnen lag. Aber nun kann ich Ihnen einen höchst zufriedenstellenden Bericht über beide abstatten.« Mrs. John Dashwood hatte so viel Vertrauen in das Urteil ihres Mannes, dass sie schon am nächsten Tag sowohl Mrs. Jennings als auch ihrer Tochter einen Besuch machte. Und ihr Vertrauen wurde dadurch belohnt, dass sich sogar die Erstere, sogar die Frau, bei der ihre Schwägerinnen wohnten, ihre Aufmerksamkeit keineswegs als unwürdig erwies. Und was Lady Middleton anging, so hielt sie sie für eine der charmantesten Frauen der Welt. Lady Middleton war ebenso angetan von Mrs. Dashwood. Beide hatten genau die kaltblütige Selbstsucht, durch die sie anziehend aufeinander wirkten. Und sie waren sich in ihrer oberflächlichen Vorliebe für Etikette und ihrem allgemeinen Mangel an Intelligenz gegenseitig sympathisch. Das gleiche Benehmen allerdings, durch das Mrs. John Dashwood in den Augen von Lady Middleton so gewann, passte Mrs. Jennings überhaupt nicht. Und für sie war sie nichts als eine kleine, hochnäsige Frau mit unliebenswürdigen Umgangsformen, die den Schwestern ihres Mannes ohne jede Herzlichkeit begegnete und sich beinahe nichts mit ihnen zu sagen hatte. Denn während der Viertelstunde, die sie sich in der Berkeley Street aufhielt, hüllte sie sich mindestens 7,5 Minuten lang in Schweigen. Elinor hätte, obwohl sie es vorzog, nicht danach zu fragen, zu gern gewusst, ob Edward auch in London war. Aber nichts hätte Fanny dazu bringen können, seinen Namen in ihrer Gegenwart von sich aus zu erwähnen, ehe sie berichten konnte, dass seine Heirat mit Miss Morton beschlossene Sache sei, oder ehe die Erwartungen ihres Mannes in Bezug auf Oberst Brandon sich erfüllt hatten, denn sie war überzeugt, sie hatten immer noch so viel füreinander übrig, dass man sie gar nicht sorgfältig genug voneinander fernhalten konnte, in Wort und Tat und bei jeder Gelegenheit. Die Nachricht, die sie ihr vorenthielt, erreichte Elinor allerdings bald aus einer anderen Quelle. Lucy kam kurz darauf, um Elinors Mitgefühl zu erheischen, weil sie Edward nicht sehen konnte, obwohl er mit Mr. und Mrs. Dashwood in London eingetroffen war. Aus Angst, entdeckt zu werden, traute er sich nicht, nach Bartletts Buildings zu kommen, und obwohl ihre Ungeduld, sich zu sehen, unaussprechlich groß war, mussten sie sich vorläufig mit Schreiben begnügen. Edward unterrichtete sie sehr bald darauf selbst davon, dass er in London war, indem er zweimal in der Berkeley Street vorsprach. Zweimal fanden sie seine Karte auf dem Tisch, als sie von vormittäglichen Verpflichtungen zurückkehrten. Elinor freute sich, dass er vorgesprochen hatte, und freute sich noch mehr, dass sie ihn verpasst hatte. Die Dashwoods waren so über alle Maßen entzückt von den Middletons, dass sie, obwohl es gar nicht ihre Art war, etwas wegzugeben, beschlossen, ihnen etwas zu geben, und zwar ein Dinner. Und kurz nach Beginn ihrer Bekanntschaft luden sie sie in die Harley Street ein, wo sie für 3 Monate ein recht anspruchsvolles Haus gemietet hatten. Ihre Schwägerinnen und Mrs. Jennings wurden ebenfalls eingeladen, und ihr Mann sorgte dafür, dass Oberst Brandon mit von der Partie war, der, immer froh, dort zu sein, wo die Miss Dashwood waren, Mr. Dashwoods beflissene Zuvorkommenheit mit einiger Überraschung, aber noch mehr Vergnügen entgegennahm. Sie sollten auch Mrs. Ferris kennenlernen, aber Elinor konnte nicht herausbekommen, ob ihre Söhne dabei sein würden. Die Aussicht, ihr zu begegnen, genügte allerdings, um Elinors Interesse an der Einladung zu wecken, denn obwohl sie Edwards Mutter jetzt ohne jenes starke Gefühl der Beklemmung gegenübertreten konnte, das eine Vorstellung früher unweigerlich hervorgerufen hätte, obwohl es ihr jetzt völlig gleichgültig war, was diese von ihr hielt, war ihr Wunsch, Mrs. Ferris in Gesellschaft zu begegnen, ihre Neugier, sie näher kennenzulernen, so lebhaft wie eh und je. Das Interesse, mit dem sie dem Abend entgegensah, wurde bald darauf noch nachdrücklich, wenn auch nicht angenehm verstärkt, als sie hörte, dass die Miss Steele ebenfalls dabei sein würden. So sehr hatten sie Lady Middletons Gunst zu gewinnen gewusst, so unentbehrlich hatten ihre beharrlichen Aufmerksamkeiten sie ihr gemacht, dass sie sie, obwohl Lucy zweifellos nicht vornehm und ihre Schwester nicht einmal gesellschaftlich akzeptabel war, mit der gleichen Bereitwilligkeit wie Sir John einlud, 1 oder 2 Wochen in der Conduit Street zu verbringen, und es kam den Miss Steele, sobald die Einladung der Dashwoods bekannt wurde, besonders gelegen, dass ihr Besuch ein paar Tage vor dem Dinner beginnen sollte. Ihr Anspruch auf Mrs. John Dashwoods Interesse als die Nichten jenes Herrn, dem jahrelang die Obhut ihres Bruders Edward anvertraut war, hätte allerdings kaum dazu beigetragen, ihnen einen Platz an ihrer Tafel zu sichern, aber als Lady Middletons Gäste mussten sie ihr willkommen sein. Und Lucy, die schon lange den Wunsch hatte, persönlich mit der Familie bekannt zu werden, einen genaueren Eindruck von deren Charakter und ihren eigenen Schwierigkeiten zu bekommen, wie auch Gelegenheit, sich bei ihnen beliebt zu machen, war selten in ihrem Leben glücklicher gewesen als beim Empfang von Mrs. John Dashwoods Karte. Auf Elinor hatte sie eine ganz andere Wirkung. Es war keine Frage für sie, dass Edward, der bei seiner Mutter wohnte, genau wie seine Mutter zu einer Gesellschaft, die seine Schwester gab, eingeladen sein musste. Und ihn zum ersten Mal nach allem, was vorgefallen war, zusammen mit Lucy zu sehen, sie wusste kaum, wie sie das ertragen sollte. Diese Befürchtungen beruhten nur zum Teil auf rationalen Überlegungen und ganz und gar nicht auf Wahrheit. Sie wurde davon auch nicht durch ihre eigene Gefasstheit erlöst, sondern durch Lucys Gefälligkeit, die ihr eine bittere Enttäuschung zu bereiten glaubte, als sie ihr erzählte, dass Edward am Dienstag keineswegs in der Harley Street sein würde, und die sie sogar noch tiefer treffen zu können hoffte, indem sie ihr einredete, dass ihn nur diese grenzenlose Zuneigung zu ihr selbst fernhielt, die er bei ihrer Begegnung nicht verbergen könnte. Der bedeutende Dienstag kam, an dem die beiden jungen Damen dieser überwältigenden Schwiegermutter vorgestellt werden sollten. »Haben Sie Mitleid mit mir, meine liebe Miss Dashwood?« sagte Lucy, als sie gemeinsam die Treppe hinaufstiegen, denn die Middletons waren so unmittelbar nach Mrs. Jennings eingetroffen, dass sie dem Diener alle gleichzeitig folgten. »Niemand hier außer Ihnen weiß, was ich durchmache. Glauben Sie mir, ich kann mich kaum aufrecht halten. Du lieber Himmel! Gleich werde ich vor der Person stehen, von der mein ganzes Glück abhängt, die meine Schwiegermutter sein wird.« Es wäre Elinor ein leichtes gewesen, sie von ihrer Angst zu befreien und ihr zu erzählen, dass es wohl eher Miss Mortons Schwiegermutter als ihre eigene war, die gleich vor ihnen stehen würde, aber stattdessen versicherte sie ihr und noch dazu in aller Ehrlichkeit, dass sie sie tatsächlich bemitleide, zum äußersten Erstaunen von Lucy, die trotz ihres wirklichen Unbehagens doch wenigstens glaubte, für Elinor ein Gegenstand unüberwindlichen Neides zu sein. Mrs. Ferris war eine kleine, dünne Frau von aufrechter, ja steifer Haltung und ernstem, ja säuerlichem Aussehen. Ihr Teint war gelblich blass und ihre Züge unscheinbar, ohne Schönheit und von Natur ohne Ausdruckskraft. Aber zum Glück hatte eine Stirnfalte ihr Gesicht vor der Schmach der Bedeutungslosigkeit gerettet und ihm einen starken Ausdruck von Stolz und Missgunst gegeben. Sie war keine Frau, die viele Worte machte, denn im Gegensatz zu den meisten Leuten passte sie ihre Worte der Zahl ihrer Einfälle an, und von den wenigen Silben, die ihr entschlüpften, war keine einzige an Miss Dashwood gerichtet, die sie mit der unerschütterlichen Entschlossenheit, sie auf keinen Fall leiden zu mögen, musterte. Elinor konnte dieses Benehmen jetzt nichts mehr anhaben. Noch vor ein paar Monaten hätte es sie außerordentlich verletzt. Aber jetzt stand es nicht mehr in Mrs. Ferrers Macht, ihr damit weh zu tun. Und der Unterschied in ihrem Benehmen zu den Miss Steele, ein Unterschied, den sie anscheinend absichtlich machte, um sie noch mehr zu kränken, amüsierte sie nur. Sie konnte nur lächeln über die Zuvorkommenheit von Mutter und Tochter ausgerechnet der Person gegenüber, denn Lucy wurde besonders ausgezeichnet, an deren Demütigung sie vor allem interessiert gewesen wären, hätten sie gewusst, was sie wusste, während sie selbst, die ihnen doch kaum etwas anhaben konnte, von beiden betont geschnitten wurde. Aber während sie über eine so unangebrachte Zuvorkommenheit lächelte, konnte sie bei dem Gedanken an den gehässigen Dünkel, dem sie entsprang, oder an die affektierten Höflichkeiten, mit denen die Miss Steele darum buhlten, nicht umhin, sie alle vier gründlich zu verachten. Lucy frohlockte über diese ehrenvolle Auszeichnung, und Miss Steele brauchte zum vollkommenen Glücklichsein nichts als Anspielungen auf Dr. Davis. Das Dinner war in großem Stil. Die Diener waren zahlreich. Und alles verriet die Absicht der Gastgeberin, Eindruck zu machen und die Fähigkeit des Gastgebers, es sich leisten zu können. Trotz der Verbesserungen und Erweiterungen, die in Norland vorgenommen wurden, und trotz der Versicherungen des Besitzers, dass es einmal an gut 1000 Pfund gehangen hatte, ob er mit Verlust verkaufen musste, verriet nichts jene Bedürftigkeit, die er daraus abzuleiten versucht hatte. Armut in keiner Form war zu bemerken, außer im Gespräch. Aber da war der Mangel erheblich. John Dashwood selbst hatte nicht viel zu sagen, was das Zuhören lohnte, und seine Frau noch weniger. Aber es lag darin keine besondere Schande, denn es traf auf den größeren Teil ihrer Gäste zu, die beinahe alle an der einen oder anderen dieser gesellschaftlichen Unzulänglichkeiten litten. Mangel an natürlicher oder anerzogener Einsicht, Mangel an Lebensart, Mangel an Geist oder Mangel an Temperament. Als die Damen sich nach dem Dinner ins Wohnzimmer zurückzogen, wurde diese Armut besonders offensichtlich, denn die Herren hatten das Gespräch wenigstens durch ein paar Themen bereichert, nämlich die Themen Politik, Landzukäufe und das Zureiten von Pferden, aber danach war alles vorbei. Und bis der Kaffee serviert wurde, beschäftigte die Damen nur ein einziges Thema, nämlich die Körpergröße von Harry Dashwood und Lady Middletons zweitem Sohn William, die beinahe gleichaltrig waren.